Hätte ich beim Schreiben gewusst, wie ich ins Aufnahmestudio komme, hätte ich den Weg beschrieben. So stelle ich mir vor, wie ich mit dem Stock aus dem Bus steige, humpelnd über die Straße gelange, vorbei an den Pförtnern, den parkenden Autos, durch die Eingangstür, auf der Suche nach einem Aufzug. Ich bin behindert, gehbehindert, sehbehindert, Epileptiker, halbseitig gelähmt. Vor meinem Unfall habe ich als Dokumentarfilmer und Feature-Autor gearbeitet. Zuletzt in der Antarktis, um einen Film über die Forschungsstation Neumayer zu drehen. Zweimal war ich dort, zuletzt im Januar 2007, im antarktischen Sommer. Jetzt versuche ich wieder zu schreiben. Ich bin mit 44 Jahren nebenberuflich Autor. Im Hauptberuf bin ich Patient. Das halbe Hirn. Oder? Eigentlich müsste ich tot sein. Feature von Jens Dücker. Für Severina und Tore. Okay, es geht darum, auf die Knie zu kommen. Seit meinem Unfall bin ich in Therapie. Und wieder hoch. Physiotherapie, Ergotherapie. Ja, also ich möchte bitten, dass Sie alle in den Knie starten. Stationär und ambulant. Braucht der Fuß hier eine Unterstützung? Sollen wir da was drunter legen? Ja, weil ich finde den so nicht ganz optimal. Täglich erlebe ich, was nur mit zwei Armen und zwei Händen geht. Steuerung Alt entfernen. Zum Beispiel diese Tastenkombination am Computer einzugeben. Mit beiden Händen ziehen, sagt der Handtuchspender. Versuchen Sie nochmal den Ellenbogen nach vorne zu schieben. Gar nicht nach oben in die Luft, sondern mehr nach unten, Richtung Fußboden. Arm strecken. Gut. Boah, knack. Sie können den Ellenbogen etwas wieder lockern. Ich kann es versuchen. Ein bisschen runterlassen, Richtung Fenster und stopp. Aber manchmal lässt sich mein gelähmter linker Arm bewegen. Meine Tiefensensibilität ist zurückgekommen. Ich weiß, wo sich mein Arm befindet. Und wenn ich dieses Wissen mit Vorstellung und Atmung kombiniere, kann ich den Arm etwas bewegen. Vorstellung, Atmung, Sprechen, Schreiben. Das ist meine Rückkehr ins Leben. Ich habe die Tiefe des Loches vermessen und bin mit diesem ganz langen Meterstab, habe mich da diesem Loch genähert, habe mich an die Kante gestellt und habe noch festgestellt, das ist ja jetzt schon mal 5 Meter. Und als ich das festgestellt habe, brach diese Kante ab und dann bin ich da runtergefallen. Und dann war es so, dass von oben irgendwie Andreas angelaufen kommt, schreiend und wild gestikulierend. Da habe ich gesehen, dass Jens direkt unter der Kette lag. Ein Arzt! Ich habe nur geschrien, ist überhaupt nicht so schlimm. Ich habe mir nur am Bein verletzt. Ich brauche keinen Arzt, es geht schon so. Ich bin dann wieder in den Bulli, habe nach unten gerufen, habe den Bulli zurückgesetzt. Bin dann auch hochgehumpelt und dann sah ich Jens im Schnee liegen. Dann ist Jens auch wieder zu sich gekommen, war nochmal kurz bei Bewusstsein, hat gesagt, dass das Anja runtergefallen ist, was mit Anja ist. Und da habe ich ihn, er wollte dann auch aufstehen, da habe ich ihn beruhigt. Ich habe gesehen, dass er Nasenbluten hatte und dass im Mund Blut war. Und dann war im Ohr auch noch Blut. Und dann habe ich mir so gedacht, oh je, der hat eine Schädelverletzung. Ich habe Jens übers Gesicht gestrichen und da hat er dann irgendwie gesagt, ich spüre deine Hand nicht mehr. Dann ist er aber auch bewusstlos geworden. Andreas kann mir meine Geschichte nur als Jens Geschichte erzählen. Er ist damals als Elektriker auf der Station und fährt den Pistenbully, der mich überrollt. Er hat nicht gesehen, dass ich ausgestiegen bin, um Anja zu helfen. Anja ist in meinen beiden antarktischen Sommern als Meteorologin auf der Forschungsstation. Und heute ist sie meine große Liebe. Hallo. In Anja verliebe ich mich während meines zweiten Drehs in der Antarktis. Bei einer Höchsttemperatur von 0,1 Grad plus und einer Sonne, die nie untergeht. Damals bin ich mit Katrin verheiratet und unsere Kinder, Severina und Tore, sind 7 und 4 Jahre alt. Wir leben auf einem großen Hof im Weiler Ekel in Schleswig-Holstein und ich verbringe täglich Stunden damit, an Haus und Garten zu werkeln. Und wie war es bei dir? Also das Netteste war, dass Frau Trost allen Mitarbeitern erzählt hat, wie toll ich schwimmen konnte gestern. Die wussten das alle und haben mich darauf angesprochen. Echt? Ja. Heute arbeitet Anja in der Klimaforschung an der Hamburger Uni und macht unseren gemeinsamen Haushalt. Allein. Ich kann nur kochen. Gemeinsame Kinder haben wir nicht, die ich noch nicht einmal wickeln könnte. Und bei Frau Exner war es ganz gut, dass ich habe sogar wirklich besser gestreckt als sonst. Beugen war reine Vorstellung, dann ging das klasse, aber strecken nur mit ihrer Hilfe. Wenn ich einen epileptischen Anfall bekomme, schiebt Anja mir eine Tablette unter die Zunge. Das kommt vor, wegen meiner unfallbedingten Hirnschäden. Stress kann ein Auslöser sein. Sprechen ist Stress. Immerhin kann ich es wieder. Vor 3 Jahren haben die Therapeuten noch die Muskeln meiner linken Gesichtshälfte mit Eisstücken gereizt. Als klar war, dass es ein schwerer Unfall ist und dass die ärztliche Versorgung nicht gegeben werden kann auf der Station, wurden sofort Anfragen losgeschickt an alle umliegenden Antarktisstationen und wurde auch um Hilfe gebeten. Und auf der Station wurde dann auch richtig klar, dass du ein neurologisches Problem hast. Und daraufhin wurde entschieden, dass du evakuiert wirst. Also du konntest reden, du konntest dich bewegen und da war überhaupt gar kein Anlass zu denken, ja, seine Hirnsubstanz ist so weit geschädigt, dass du irgendwann mal nicht mehr selbstständig sprechen oder essen oder aufs Klo gehen kannst. Du hast aber Krampfanfälle bekommen, sodass uns klar war, dass sich irgendwas im Kopf abspielt. Wir haben ja kein CT und wir konnten uns entscheiden, ob du einen schweren Schlaganfall hast oder eine Hirnblutung. Beides hat konträre Therapieformen. Also bei einer Blutung darf man nicht das machen, was man beim Schlaganfall macht. Insofern konnten wir erstmal nichts weiter machen, als dich beobachten. Und uns war wichtig, dass das Gehirn so ruhig wie möglich ist, dass quasi der Schaden, der entsteht, so gering wie möglich ist. Und das heißt eine Narkose machen, damit der Kopf ruhig wird. Und im Gehirn weniger Stoffwechsel erfolgt und weniger Sauerstoffdefizite dadurch entstehen. Ne? Also ein schlafendes Gehirn verbraucht weniger als eins, das panisch in Betrieb ist. Und das Panische hätte dann auch mehr Schäden letzten Endes, so mal ganz, ganz simpel gesagt. Am Anfang, als du da noch im Schnee lagst, habe ich ja irgendwie immer noch gedacht, ja, da sind jetzt ein paar Rippen gebrochen und das kann alles auf der Station behandelt werden. Und du hattest jetzt zwar einen Unfall und wirst jetzt auch nicht mehr arbeiten können die letzten 3 oder 4 Wochen, die du noch hättest da bleiben sollen, aber du wirst halt an deinem Hospital liegen, dich schonen müssen und gucken, dass das irgendwie verheilt und dann fliegst du wie geplant mit uns wieder zurück. Das war irgendwie so meine Hoffnung, die ich da noch hatte. Das ist so 50-50, ob du es überlebst oder nicht. Also so sind wir daran gegangen. Aber die Chance, dass du es nicht überlebst, war durchaus da. Ja. Wenn es da jetzt blutet und blutet und blutet und blutet, dann klemmt irgendwann der Hirnstamm ein und dann hört es Herz aufzuschlagen, man hört auf zu atmen und dann, ja. Später höre ich häufiger, dass ich eigentlich tot sein müsste. Maya ist Ärztin auf der Forschungsstation. Sie versetzt mich ins künstliche Koma und ich bekomme nicht mit, wie die Platzwunde am Kopf genäht wird, wie das Röntgengerät meine gebrochenen Rippen zeigt und dass die Beatmungsmaschine funktioniert und mithilft, mein bisschen Leben zu retten. Das war ja die neue. Wir hatten glücklicherweise Eberhard und Charlie vorher richtig durchgenommen nochmal. Die haben das richtig so Stück für Stück, wie macht man was, und hatten quasi den Plan noch intus. So, als hätten sie für dich geübt. Und einen Tag später ist Jens dann nach Kapstadt ausgeflogen worden. Anja ist mit rausgeflogen nach Kapstadt. Ich bin in der Station geblieben beim Team. Und irgendwann kam dann auch mal die Nachricht, dass keine konkrete Lebensgefahr mehr besteht und dass man guter Hoffnung sein kann, dass das Ganze sich zum Guten wendet. Gut, dann fangen wir an mit der Lendenwirbelsäule. Beugen und strecken. Die Lendenwirbelsäule rund machen und strecken. Genau, und mal versuchen, den Oberkörper ganz ruhig zu halten, das nur über das Becken. Genau, die Bewegung kommt aus dem Becken. Rund werden und strecken. 3-mal in der Woche habe ich Physiotherapie bei Frau Trost. Nochmal das Becken ganz weit nach hinten. Genau. Und strecken. Das ist so ein bisschen wie ins Hohlkreuz gehen. Und dann wieder ganz rund werden. Ja, genau. Und wieder. Becken aufrichten und Becken kippen. Becken aufrichten und Becken kippen. Becken kippen. Noch einmal aufrichten und hier bleiben. Gut. Wir haben an der Ansteuerung der Ischis gearbeitet und haben das dann versucht, nachdem wir das ein bisschen auf der Bank geübt haben, mit gezielten Übungen zur Ansteuerung, zur Kräftigung, zur Koordination, haben wir das dann umgesetzt und sind auf die Treppe gegangen. Und da klappt das ja mittlerweile ganz gut, dass sie sogar freihändig die Treppe rauf gehen können. Und runter. Und runter. Genau, das natürlich auch. Und runter auch. Okay, und Pause. Die Brustwirbelsäule. Und auch da fangen wir mit den Beugen und Strecken an. Sie machen sich mal ganz rund hinten vom Rücken. Rund. Ja, nach hinten rausschieben den Rücken. Genau. Und aufrichten. Brustbein nach vorne heben. Ja. Und wieder rund werden. Genau. Noch einmal aufrichten und dann dort bleiben. Okay. Hier bleiben. Als nächstes die Rotation. Ja, Sie drehen den Oberkörper nach rechts, genau, hier bleiben und den Oberkörper nach rechts und links drehen. Ja, der Kopf schaut dabei nach vorne. Genau. Und dann nochmal nach links drehen, Kopf bleibt vorne. Und nach rechts drehen, Kopf bleibt vorne, vorne, vorne, vorne. Montagmorgens habe ich keine Therapie. Montagmorgens wird mir immer etwas sonderbar zumute. Nicht, weil ich keine Therapie habe, sondern weil die Müllabfuhr kommt. Deren Fahrzeuge klingen beim Rückwärtsfahren ähnlich wie Pistenbully-Schneeraupen. Wahrscheinlich habe ich deswegen montagmorgens keine Therapie, um dieses sonderbare Gefühl auszuhalten. Was hatte ich denn an Verletzungen? Bisher klingt so Hirnblutung oder Schlaganfall, aber alles nicht so wild. Moment mal, stimmt. Eine ganze Menge Leute dran. Also das ist schon mal schlimm. Dann hattest du auch noch die Rippenverletzung. Auf jeden Fall eine Lungenverletzung auf einer Seite, ganz sicher. Andere Seite wussten wir nicht so sicher. Du hattest ja auch, wir haben, als wir dich intubiert haben, kam uns auch Blut entgegen. Das war also ganz, ganz sicher, dass sich da irgendwas in der Lunge abspielt, was verhindert, dass du so viel Sauerstoff wie immer ins Blut bekommst. Und wir wussten nicht, wie groß dieser Schaden ist. Auch so ein Lungenschaden kann im Laufe der Zeit dann progredient werden, sprich so eine Art Selbstläufer, dass die Lunge dann immer weniger funktioniert. Und den Bauch hatten wir relativ sicher abgeklärt. Wir hatten ja dann auch einen Ultraschall gemacht und geguckt, ob die Milz verletzt ist und die Leber. Und da hatten wir keine freie Flüssigkeit gefunden. Das war alles in Ordnung. Da wussten wir relativ sicher. Aber Lungenverletzung und Hirnverletzung war schwer, das war uns klar. Meine rechte Halsschlagader reißt ein und löst den ersten Schlaganfall aus. Die damit verbundene Hirnschwellung quetscht das Nachbarareal im Gehirn ab. Der nächste Schlaganfall. Und so weiter, bis von meiner rechten Großhirnhälfte quasi nichts mehr übrig bleibt. Eine Ärztin bevorzugt die Terminologie, ich hätte schwere Substanzschäden im hinteren, mittleren und vorderen Bereich der rechten Hirnhälfte, sowie im Stammhirn. Was das bedeutet, sagt sie nicht. Im Frühjahr 2007 gehen die Ärzte davon aus, dass meine rechte Hirnhälfte nicht viel mehr ist als ein Klumpen Narbengewebe. Also man sieht ja in bestimmten Studien, nicht, dass beim Ausfall, sagen wir, der rechten Hemisphäre es eine erhöhte Aktivität auf der gegenüberliegenden Seite gibt. Nicht? Das heißt, irgendwie tragen doch immer beide Hemisphären zu bestimmten Leistungen bei und insofern kann sicherlich die linke dann teilweise Funktionen der Rechten mit unterstützen oder übernehmen, aber das wird immer an gewisse Grenzen stoßen und nie zu einer völligen Wiederherstellung führen können, so als wäre der Schlaganfall oder die Verletzung nicht gewesen. Meint Hans Bock, mein Neuropsychologe. Mir ist hier aufgefallen, dass wir noch unsere Diagnostik nicht so richtig komplett abgeschlossen haben. Von daher glaube ich, es wäre schon sinnvoll, die irgendwann mal zu komplettieren. Ne? Ich glaube, Herr Simon hatte, das wären zum Beispiel Aufgaben so aus dem Bereich Gedächtnis, da haben wir ja mal das Kurzzeitgedächtnis uns angeguckt, das war ja sehr gut und auch das Arbeitsgedächtnis ging sehr gut. Ich wäre so die Frage, wie ist das Gedächtnis für kurze Geschichten, also so inhaltlich zusammenhängende verbale Informationen oder auch für Wortlisten, wie gut gelingt Ihnen sowas, eine Liste zu lernen, also sozusagen selber Zusammenhänge in verbale Informationen zu bringen. Eine Einkaufsliste zum Beispiel. Ja, ne? Die Mode. Ja, das ist, das kann sein. Das hat Herr Simon wahrscheinlich schon mal. Ulrich Simon war bis März 2009 mein Neuropsychologe am Hamburger Reha-Zentrum. Die Rolle des Neuropsychologen, so wie ich sie verstehe, ist für den Patienten ein Spiegel zu sein, eine Rückmeldequelle, anhand derer er versuchen kann, die Veränderung, die ja sehr häufig in Sekundenbruchteilen massive Folgen in dem Leben der Betroffenen hinterlassen, zu verstehen, nachzuvollziehen, zu integrieren in das Leben, in die Person, in das Gehirn, also auf allen Ebenen, die da eine Rolle spielen. Die Besonderheit, glaube ich, auch ihrer Geschichte ist ja, dass auch ohne diesen Unfall dieser Zeitpunkt eine Zäsur, eine Wende, eine große Veränderung in ihrem Leben sowieso bedeutet hätte. Und insofern hatte das immer bei Ihnen im besonderen Maße auch diesen Blick nach vorne. Kurz vor meinem zweiten Dreh in der Antarktis hatte ich einer Freundin gesagt, mein Leben sei ganz in Ordnung. Ich hätte nur das Gefühl, es sei nicht meins. Dieses Gefühl, im Leben eines anderen zu stecken, war Ausdruck des Zustandes meiner Ehe. In einem anderen Zustand hätte ich Anja nicht erkannt. Katrin kann von mir und Anja nur ahnen, als ich im Koma liege. Langsam entspannt sich unser Verhältnis, aber ich wage nicht, sie zu fragen, ob ich ihr für mein Feature ein paar Fragen stellen und sie aufnehmen darf. Dafür ist seit dem Unfall zu viel passiert. Von deinem Unfall habe ich relativ schnell erfahren, am nächsten Tag. Lars, mein Bruder. An dem Tag, als eben auch Heike als Angehörige informiert worden ist. Heike ist unsere Mutter. Und dann hat mich meine Mutter angerufen. Die hat mich angerufen, als ich beim Skifahren war, wie jedes Jahr im Januar. Und sie hat auch gesagt, wie das passiert ist, so dass ich mir ein erstes Bild machen konnte. Und habe dann kurz danach angefangen, mit Katrin zu telefonieren, weil Heike gesagt hat, dass Katrin eben nach Südafrika, nach Kapstadt geflogen ist. Und habe mir dann von Katrin sagen lassen, wie es um dich steht und wie es dir direkt nach dem Unfall ging und wie es dann eben tagesaktuell dir ging. Und Katrin hat mir eben gesagt, dass die Ärzte gar nicht sicher waren, ob du die ersten 24 Stunden überlebst. Also es war klar, dass du in Lebensgefahr schwebst und niemand wusste in den ersten Tagen, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Ich habe auch ungefähr 2 Tage, schätze ich mal, nach deinem Unfall davon erfahren. Holger, mein bester Freund. Dass du einen schweren Unfall gehabt hättest und jetzt in Kapstadt im Krankenhaus lägest. Sie hat dann am Telefon auch ein bisschen geweint und mir dann von der Tragweite des Unfalls erzählt. Ich habe mich sofort gefragt, was kann ich da für dich tun? Carsten. Und, ja, wo auch immer du bist, natürlich wollte ich denn dahin. Einige Freunde kommen an mein Sterbe- oder Überlebensbett, je nach Sichtweise und Informationsstand. Ja, ich fühlte mich so hilflos, weil ich ja selber überhaupt nichts machen konnte. Wir konnten immer nur ein paar Minuten da sein, also Katrin durfte länger da sein und ich habe mich dann einfach in der Nähe aufgehalten, um sie dann auch trösten zu können, wenn sie rauskam. Ich kenne das ja nur von wenigen Fotos, wie ich da mit so Schläuchen überall lag, irgendwie so einen komischen Bart hatte und irgendwie mehr wie eine geschminkte Leiche aussah als Patient. Aber ich stelle mir das also sehr erschreckend vor, wenn du dann da hinkommst und deinen langjährigen Freund siehst und der ist irgendwie so eine halbe Leiche. Ja, das war schon sehr abstrakt und das hat mich auch wirklich sehr mitgenommen, dass klar, in dem Moment wurde mir auch erst richtig bewusst, was für ein Leid du da ertragen hast, auch in dem Moment ja noch. Das war dann schon wieder erschreckend, dass er, da war er wieder bewusstlos oder im kürzlichen Koma, das war dann schon alles voller Monitore, bei Jens noch diverse Schläuche. Und ja, wie das halt so ist, viel Maschinen rund ums Bett rund zu. Eigentlich dann im abgeschotteten Raum. Das war, wenn ich mich nicht recht erinnere, so eine Glaswand rund zu. und Atemmaschine, das war alles am Arbeiten da. Und die mussten dir die Lunge absaugen, glaube ich. Also das war ja einfach so, doch das viele Liegen und doch deine ganzen Verletzungen, dass sich da wohl viel Wasser in der Lunge gesammelt hat und du die abhusten wolltest und nicht konntest. Und da sind sie durch deine Nase mit einem Schlauch, ich weiß nicht wie weit, vorgedrungen. Auf jeden Fall musst du da tierische Schmerzen gehabt haben. Und das war ein übelster Prozess. Also das mit anzusehen, wie heftig das war. Weil das konnte ich kaum ertragen, das anzusehen. Hast du geglaubt, dass ich was davon mitbekommen habe? Also das musst du einfach mitbekommen haben, das geht ja gar nicht anders. Für mich war der übelste Prozess das Legen eines Harnkatheters. Bis heute erinnere ich mich sehr genau daran. Meine Freunde haben nach Kapstadt weitere Kliniken hinter sich gebracht und besuchen mich heute in Hamburg. Ärzte würden das soziale Teilhabe nennen und für ein Therapieziel halten. In dieser Woche bist du aus deinem, das war ja ein künstliches Koma, haben sie dich da wiedergeholt. Du bist also aufgewacht. Und was mich eigentlich am meisten beglückt hat, ist, dass du wirklich aktiv mich begrüßt hast. Du hast mir wirklich zugewunken, also die Hand hochgehoben und damit signalisiert, alles klar, okay, ich nehme dich wahr. Dann hast du mir die Geschichte erzählt, dass sich da was zwischen Anja und dir angebahnt hätte. Nur war das dann plötzlich, und das war sehr überraschend für mich, total klar, dass du erzählt hast, du würdest dich von Katrin auf jeden Fall trennen, weil Anja deine große Liebe sei. Das hat mich dann doch sehr überrascht. Nicht, dass das so war, sondern dass du das so klar gesehen hast. Okay, Achtung, ich bewege. Und wenn Sie merken, dass Ihre Hand auf der Bank ist, können Sie versuchen zu sagen, wo die Position ist. War schon angekommen, ne? Nein. Doch. Ich glaube Ihnen das ja, aber ich habe es noch nicht gemacht. Okay, genau. Sie ist jedenfalls vorne. Genau, richtig. Ich gehe wieder nach oben. Das ist Richtung Fenster. Also ganz weit hinten da? Ja. Nee. Also es fühlt sich so an, von den drei Positionen, die Sie eben genannt haben, ist das die, die am weitesten Richtung Fenster geht oder nach hinten? Nee. Das ist die Mitte, ja. Ist es im Moment. Ne? Ich gehe wieder nach oben. Das ist jetzt Bank. Also vorne. Die Kante. Muss es ja sein. Jetzt merke ich jedenfalls die Bank auch ganz deutlich. Ja, okay, dann gucken Sie mal. Das ist Fenster. Also quasi hier hinter der Naht in der Bank. Das kann ich jetzt gar nicht verifizieren, weil ich vorhin, als Sie es vorgeführt haben, ja nicht geschaut habe. Mhm. Aber vorhin fühlte sich der Ellbogen ganz anders an, wenn er Richtung Fenster gezeigt hat. Okay, dann machen wir das nochmal mit geschlossenen Augen. In Kapstadt werde ich nach 3 Wochen auf die Normalstation verlegt. Meine damalige Ehefrau Katrin sitzt am Fußende meines Bettes und fordert mich auf, meinen Fuß in ihre Hand zu drücken. Ich erinnere mich, dass es mein rechter Fuß war. Dann falle ich in meine Träume zurück. Mein Freund Jörg kommt darin vor. Er hat ein elektronisches Gerät erfunden, mit dem er mir helfen kann. Ich sage immer wieder, ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten, aber niemand reagiert darauf. Eine Chinesen-Mafia im Frankfurter Hauptbahnhof taucht immer wieder auf. Und mein Bruder, der mich als Offizier, der er früher tatsächlich einmal war, aus ihrer Gewalt retten soll. Eine ganze Fernsehserie träume ich, in der Raumschiff Enterprise zum U-Boot wird. Ich sehe mich als Odysseus in die Unterwelt absteigen und mit dem Verbrennen von Geldscheinen griechische Trauerrituale ausführen. Ich hindere Nazis daran, mit der Gentechnik herumzupfuschen. Meine Erinnerung an diesen Traum ist so deutlich, dass ich viel später im Internet nach den Namen der Genetiker aus den 30er Jahren suche. Ich träume, wie ich für die Rechte sprechender Puppen eintrete, mir als Vorsteher einer jüdischen Gemeinde ein altes Haus unter den Nagel reiße. Und ich träume von allen Leuten, die mich in Kapstadt besuchen. Ich träume von Anja und ihrem Vater und dass sich mein 4-jähriger Sohn in Kapstadt als Kameramann versucht und baue die Werbung des im Krankenzimmer laufenden Fernsehapparates in die Träume ein. Dann hat unsere Mutter mich mal darüber informiert, dass das Krankenhaus in Kapstadt eben auch Vorschüsse haben wollte, dass es bezahlt werden wollte und dass Katrins Vater diese Abschlagsleistungen gezahlt hat. Und das war dann auch so die ersten 1-2 Wochen so. Und dann hat unsere Mutter mir gesagt, dass Katrins Vater das zu viel wird, dass das Krankenhaus ständig Rechnungen schickt und dass er mit diesen Auslandsüberweisungen nicht mehr so viel zu tun haben will. Und dann hat Heike ja inzwischen auch versucht, in deinen Unterlagen in Ekel rauszufinden, wer als Versicherung in Frage kommt. Und dann hat eben die Odyssee angefangen, von Pontius zu Pilatus zu gehen, vom AVI über Icon als Produktionsfirma und alle möglichen Versicherungen und sonst wen, zu schauen, wer als Kostenträger, wie auch immer, in welcher Form auch immer in Frage kommt, das Krankenhaus zu bezahlen und vor allen Dingen den Rücktransport. Mir ging es eben hauptsächlich darum, dass in dem Moment, wo du transportfähig geworden bist, wir dich auch nach Deutschland fliegen konnten. Ich wollte nicht abwarten, jetzt ist Jens soweit, jetzt kann er und dann finden wir keinen, der das Flugzeug bezahlt. Und das hat eben sehr lange gedauert, das war sehr aufwendig und es ging immer ganz schnell zu erfahren, wer denn nicht zuständig ist. Und es hat lange gedauert, rauszukriegen, dass es eben für jedes Bundesland eine Unfallkasse gibt, die letztendlich aufgrund der Konstellation deines Unfalls als Kostenträger zuständig ist. Weil du Anja geholfen hast. Nach 2 Monaten im März 2007 werde ich von Kapstadt nach Frankfurt geflogen. Über einige Sitzreihen hinweg liege ich auf einer Matratze und kann mich nicht bewegen. Ich weiß aber, dass Katrin hinter mir sitzt. Ein Arzt gibt mir alle 15 Minuten Schmerzmittel. Ich rieche sie heute noch. In Frankfurt werde ich von einem Krankenwagen auf dem Rollfeld abgeholt und nach Hamburg gefahren. Katrin fliegt. Die nächsten Stunden sind die Hölle. Sie sind wegen meiner gebrochenen Rippen nicht nur schmerzhaft. Ich fühle mich auch unendlich allein. In Hamburg komme ich in die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik in Boberg. Nach ein paar Wochen fragt Katrin endlich, ob Anja kommen soll. Für den 20. März wird ihr Besuch angekündigt. Ich habe ihr dann auch versprochen, dass ich mich dann nochmal melde, wie es war mit dir oder wie mein Besuch bei dir war. Das habe ich dann auch gemacht. Sie hat mich dann relativ schnell abgewimmelt. Sie hatte irgendwie keine Zeit, weil die Kinder gerade ins Bett gegangen sind. Und sie wollte sich am nächsten Tag oder später abends nochmal melden. Das hat sie dann auch leider nicht gemacht. Du wolltest gerne, dass ich am nächsten Tag nochmal vorbeischaue bei dir. Und das wollte ich natürlich auch an Katrin weitergeben, damit die nicht irgendwie hintergangen wird oder damit die nicht das Gefühl hat, wir treffen uns jetzt da heimlich, sondern das habe ich dir auch gesagt, dass ich Katrin informieren werde. Es war auch alles okay und es sollte auch nichts Heimliches werden. Also ich bin da angekommen. Jens saß irgendwie in einem ziemlich wuchtigen Rollstuhl, auch noch so mit Kopfstütze und so gepolstert und saß da mit Blick zur Tür und hat mich reinkommen sehen und hat dann seine Schutzmütze, die er noch auf dem Kopf, also so ein OP-Häubchen oder wie man das nennen mag, ist sich vom Kopf gezogen und quer durch den Raum geworfen. Und was so die ersten Worte waren, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass Jens irgendwann mal noch gesagt hat, so jetzt, wo du wieder da bist, da beginnt mein Leben. Und dann habe ich ja am Abend, war mein Besuch schon wieder beendet, war ich in der S-Bahn, habe einen Anruf von seinem Bruder bekommen, der mich ja dann auch noch so bedroht hat. Irgendwie, dass ich mich da zurückziehen muss. Und also das Telefonat begann so, dass er gefragt hat, na, wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, schlecht. Und dann hat er gesagt, das ist aber die erste gute Nachricht heute auch an diesem Tag. Lars rief mich im Krankenhaus an und sagte, Bruderherz, ich habe dich noch niemals um etwas gebeten. Dies ist das erste Mal. Bleib bei deiner Familie. Ich blieb nicht bei meiner Familie. Ich wollte mit Anja leben. Meine Mutter stellte Anja vor die Wahl. Entweder Anja geht, oder sie werde mich entmündigen lassen bzw. meine gesetzliche Betreuerin werden. Anja ging. 3 Monate lang sollten wir uns nicht sprechen und nicht sehen. Mit Mutter und Bruder zu brechen, war der einzige richtige Kampf, den ich in der ganzen Zeit ausgefochten habe. Tatsächlich haben Anja und ich uns 2 Wochen nicht gesehen. In diesen 2 Wochen war ich depressiv. Die Spastik sozusagen, die in der Hand sitzt, diese Verkrampfung, hat sich vollkommen gelöst für den Moment. Rechnen, lesen und schreiben kann ich noch, aber ich muss lernen, logisch zu denken. Also absolviere ich Trainingsprogramme am Computer. Meine Spastik, die andauernde Anspannung und Zusammenkrampfung von Arm, Hand und Zehen, wird durch Hypnose besser. Ich denke, die Wirkung war die, dass du wirklich sozusagen deine linke Körperhälfte entspannen konntest, wieder loslassen konntest. Michael Bullmeier ist Therapeut dafür, mein Hypnotherapeut. Zum Teil auch wieder die Hand, den Arm deutlicher gespürt hast und das eigentlich mit jeder Sitzung, die wir draufgesetzt haben, mehr und mehr. Auch ein Teil meines ausgefallenen Gesichtsfeldes ist unter Hypnose zurückgekommen. Unter Hypnose sehe ich die Bilder meiner Vorstellung. Da ich merkte, dass nach einiger Zeit doch das Vertrauen zwischen uns beiden besser und größer wurde und die Beziehung tragfähiger, bin ich dann mehr zu den direktiveren Methoden übergegangen und dann eben auch vor allen Dingen ausgenutzt eben deine Fantasiefähigkeit. Das heißt, dass du visualisieren kannst im Gedanken so, dass man sozusagen in einen traumhaften Zustand kommt, wo man, wenn man ja wirklich träumt, ist das ja real, was man da erlebt. Und das habe ich versucht, in der Trance auch bei dir zu erzeugen. Das heißt, dass du wieder Kontakt aufnimmst zu deiner linken Körperhälfte, die du ja nicht mehr so präsent so gespürt hast. Ärzte und Therapeuten wie Michael Brühlmeier nennen das Willenskraft. Ich wähle den Begriff Vorstellung. Ich will mich schon die ganze Zeit wieder richtig bewegen können. Aber nur, wenn ich mir intensiv vorstelle, wie ich meinen Arm bewege, dann gelingt es mir. Und Hypnose scheint eine Art Vorstellungsakku mit extra langer Laufzeit zu sein. Ich bin ein Spasti und da ist Entspannung wichtig. Hast du noch nichts Neues? Meine Mutter hat mir einen Zeitungsausschnitt über den Musiker Jens-Uwe Popp geschickt, weil sie meint, ich sei mit ihm zur Schule gegangen. Ja, doch schon. In der Vorweihnachtszeit 2008 haben sich meine Mutter und ich wieder angenähert. 23 Monate nach dem Unfall. Jens-Uwe kannte ich nur flüchtig, sein Bruder war in meinem Jahrgang. Aber ich bestelle per Internet seine neue CD. Sie kommt wenige Tage später mit einem Brief. Wenn du dir die vorstellst, die Landschaftsbilder von der Antarktis, was würde dir dazu, spontan dazu einfallen? Wenn, dann für mich ist es keineswegs selbstverständlich, Kontakte zu knüpfen. Was zu Boberger Zeiten richtig schlimm war, ist, dass dir deine Empathie abhanden gekommen ist oder dein Mitgefühl oder dein auch irgendwo deine, was soll man sagen, deine Anteilnahme. Und da gab es zum Beispiel eine Situation, an die erinnere ich mich noch sehr gut, dass ich dir erzählt habe, wie ausgepowert und ausgelaugt ich bin und wie anstrengend und belastend es ist, jeden Tag irgendwie ins Krankenhaus zu fahren und dass ich irgendwie gar nicht mehr ich selbst bin und wenn ich irgendwie durch die Stadt gehe, gucke ich nur, Mensch, wo könnte ich denn jetzt noch Unterhosen für den Jens herbekommen, aber dass ich mir selbst mal irgendwas Schönes kaufe oder mal nach Dingen schaue, die mir selbst gefallen, das kam nicht mehr vor und es ist mir irgendwie bewusst geworden, einen Tag vorher, und dann habe ich dir das erzählt und du hast irgendwie überhaupt nicht reagiert und dann du warst irgendwie ganz starr und hast dazu auch nichts gesagt und hast überhaupt gar keine Regung gezeigt. Und dann habe ich dir auch irgendwie erzählt, dass ich mich ganz erschöpft fühle und irgendwie ging es mir da also richtig schlecht auch oder einigermaßen schlecht. Ich habe dann auch angefangen zu weinen und du hast immer noch gar keine Regung gezeigt. Ich habe dir dann irgendwann mal vorgeworfen, dass du bist wie eine Wand, gegen die man spricht und da kommt überhaupt nichts. Also könnte ich mich genauso gut vor eine Wand setzen und der das alles erzählen, wie schlecht es mir geht. Nur nicht laufen können, also dass er nicht mal mit mir sprechen kann oder mich gar nicht wahrnimmt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Sandra, Anjas beste Freundin. Das war für mich ein Schock in dem Moment. Für mich war das total schwer. Ich stand mit meinem Blümchen da und... Was mir aber damals auch nicht bewusst war bei unserem ersten großen Ausflug in das soziale Leben, dass du total überfordert bist mit der Situation. Weil so im Zweiergespräch, so gegenüber sitzend, kannst du dich irgendwie auf mich konzentrieren und du kannst mir antworten und du kannst auch Regungen zeigen, kannst dich freuen, kannst traurig sein, kriegst mit, wenn ich was sag. Aber sobald da irgendwie mehr als zwei oder drei Informationsquellen sind, und da war ja die Informationsquelle neue Stadt, die ganzen Freunde von Anja, mindestens drei Leute um dich rum, Bahnhof, Lärmpegel und dann zwischendrin mal dich, na Jens, was machst du so? Dass du da irgendwie überfordert warst, war mir selbst da auch nicht bewusst. Und ich habe am Anfang immer gedacht, der findet uns alle ganz schön scheiße. So. Und ich weiß noch, ich habe nämlich Anja gefragt, so, sag mal, war der vor dem Unfall auch schon irgendwie so den Leuten gegenüber immer so ein bisschen verhalten? Der mag Leute nicht so gerne, oder? Dann nachher im Unfallkrankenhaus Boberg. Und als ich dann auf die Station kam und ich mich durchgefragt hatte, wo ich denn da hin muss, die Zimmertür war auch offen und ich kam so an und sag so, hallo. Hatte Jens mich gehört, sehen konnte er mich noch nicht, da er Pflegepersonal mit vorstand und da sagte er dann nur zum Pfleger, oh, den kenne ich, jetzt kommt mein Mörder. Als ich dann in seiner Sicht war, da grinste er mich an und sagte, hallo Andreas. Nachdem wir dann die ersten Worte gewechselt haben und sage, Jens, was machst denn du für Geschichten? Und du, hä, wie was für Geschichten? Und ich sage, naja, das sagt man so, wenn jemand was Schlimmes passiert ist. Und du dann geantwortet hast, wieso, mir ist doch gar nichts Schlimmes passiert. Ich lebe doch noch. Angela, meine Freundin seit Schulzeiten. Und in dieser ersten Begegnung, das war einfach eine Erlösung, weil in dem Moment war einfach klar, ich habe nach wie vor Jens vor mir. Ja, als ich dann zu dir kam in das Krankenzimmer, war ich eigentlich erstmal sehr erleichtert, dass man mit dir reden konnte, dass du alles verstehst, dass du dich auch äußern kannst. Christian kommt mich am häufigsten besuchen. Höchstens, also, dass du ein bisschen langsamer geredet hast. Als ich verlegt werde, vermisst er die Besuche in der Klinik, sagt er. Das ist nur eine ganz kleine Einschränkung. Da ich nicht weiß, was mit mir los ist, kann die Einschränkung auch größer sein. Einem Arzt erzähle ich, dass ich möglichst viel Sport treiben und in absehbarer Zeit mit dem Fahrrad in die Klinik kommen will. Mit einer Hand und halbseitigem Gesichtsfeldausfall. Meine Selbsteinschätzung katastrophal. Ich äußere die Absicht, nun Astronaut zu werden. Jedem außer mir ist klar, dass das nichts wird. Ich schiebe einmal ihr Schulterblatt nach vorne und den Arm dazu. Dann haben Sie jetzt eine gute Streckung. Und gehen Sie wieder mit dem Ellbogen nach unten und Richtung Fenster. Richtig. Wenn ich sage, bei mir ist viel Vorstellung von der Bewegung, die ich mache und kann, dann reagieren Sie so selbstverständlich drauf, als wäre es bei ganz vielen Patienten so. Also ich weiß, dass es bei Ihnen so ist. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir in der Therapie damit arbeiten. Und wieder nach vorne und in die Streckung. Gut. Das war jetzt auch eine durchgängige Bewegung, so hat es sich für mich angefühlt. Ja, für mich auch. Das stimmt. Und wieder Ellenbogen beugen und Richtung Fenster. In der Hamburger Klinik habe ich jeden Morgen Anziehtraining. Monatelang halte ich das für Mist. Ich denke, wenn ich hier herauskomme, werde ich doch beide Hände wieder benutzen und mich normal anziehen können. Ich weiß immer noch nicht, warum ich eigentlich im Krankenhaus bin. Später wird es heißen, man habe mich schonen wollen, damit ich angesichts der Wahrheit nicht depressiv werde. Weil Anja öfter hier ist, werde ich nicht depressiv. Sie hat ein Zimmer in Hamburg gemietet und arbeitet in Bremerhaven beim Alfred-Wegener-Institut ihren Antarktis-Job nach. Irgendwann darf ich an den Wochenenden raus, in ihr kleines Zimmer in Hamburg. Zu der Zeit muss sie das erste Mal den Notarzt rufen. Und ich bin mitten in der Nacht wach geworden, weil du gekrampft hast neben mir im Bett. Da habe ich mich richtig erschrocken, weil ich überhaupt, ja, total überrumpelt war. Weil ich überhaupt nicht wusste, was ist mit dir. Ist das jetzt nochmal ein Schlaganfall? Reagiert man so, wenn man einen Schlaganfall hat? Du warst überhaupt nicht ansprechbar. Ich habe immer versucht, dich aufzuwecken, aber du hast überhaupt nicht reagiert. Du hast einfach gekrampft und hast auch komische Geräusche von dir gegeben. Inzwischen bin ich medikamentös ganz gut eingestellt. Nur Stress meide ich, das Gewühle am Hamburger Hauptbahnhof und Elektromärkte. Oft kündigen sich epileptische Anfälle durch kurze Übelkeit an. Anja schaut mir dann in die Augen, ob ich einen starren Blick habe oder sonst irgendwie auffällig bin. Meistens passiert gar nichts und ich vergesse, dass ich wieder im Krankenhaus aufwachen könnte. Mit stundenlangen Gedächtnislücken und dem Wissen, dass auch Anja sich Sorgen macht. Ja, guten Morgen. Hier ist Dr. Gornschreck. Was möchten Sie zuerst hören? Ich würde gerne zunächst erstmal von Ihrem Anfall hören, das ist ja ganz wichtig. Der Neurologe, der mir heute meine Antiepileptika verschreibt, sitzt im Unfallkrankenhaus Hamburg-Broberg. Wie ist das passiert? Ich bin den Ausschilderungen WC nachgegangen und fand mich dann in einem Raum wieder, in dem aufeinander gestapelte Stühle vom Boden bis zur Decke schwebten. Also sie waren aufeinander gestapelt und dieser Turm von Stühlen, der bog sich so bis zur Decke und da wusste ich, da stimmt was nicht. Aber ich konnte ihn sogar anfassen. Und zwischen diesen Stuhltürmen gab es tatsächlich ein Behindertenklo. Ich habe dann versucht, auf dieses Klo zu gehen. Das ging auch. Da dachte ich mir, so schlimm kann es dann nicht sein, wenn ich immerhin noch aufs Klo gehen kann. Aber dieses Gefühl der völligen Unrealität, das hat sich gehalten und das war wie ein Horrortrip. Und ich wusste, ich kriege einen Anfall. Ich wusste, das stimmt irgendwas nicht. Aber ich konnte trotzdem noch aufs Klo gehen und ich konnte auch wieder rausgehen und nach meiner Frau rufen, die dann auch sofort gemerkt hat, dass ich einen Anfall bekomme. Die hat mir dann 1000 Milligramm Tavor gegeben. Das hatte aber überhaupt keine Wirkung. Und dann fing das langsam an, in meiner linken Schulter gar nicht so unbedingt zu krampfen, sondern mehr zu zittern. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich ins Krankenhaus gekommen bin. Und dann soll ich in der Notaufnahme sehr gut drauf gewesen sein. Ich soll noch mit den Schwestern rumgescherzt haben, daran kann ich mich auch überhaupt nicht erinnern. Und dann soll ich sogar, als ich dann auf der Intensivstation war, soll ich dauernd Witze gemacht und rumgescherzt haben. Ja, offenbar handelt es sich hier um mehrere Ereignisse, Anfallsereignisse, also eine sogenannte Anfallsserie. Und die Phänomene, die Sie beschreiben, sind typisch für fokale Anfälle. Das heißt, Anfälle, die nur einen Teil des Gehirns betreffen. Und je nachdem, in welchem Teil diese Anfälle auftreten, es handelt sich ja um abnorme elektrische Aktivität im Gehirn, kann es zu unterschiedlichen Phänomenen kommen. Zu Wahrnehmungsverzerrungen und Halluzinationen, das weiß ich schon. Im Sommer 2007 nimmt Anja eine befristete Stelle auf der Zugspitze an, nahe ihrer Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen. Dort liegt die Unfallklinik Murnau. 7 Monate nach dem Unfall werde ich dorthin verlegt. Jedes Wochenende und jeden Mittwochabend habe ich frei. In Hamburg musste ich Anträge auf Beurlaubung stellen. Ein Knast dagegen. Du hast mir erzählt, die Schwestern hätten dich angesprochen, weil du was tun müsstest, weil ich so depressiv sei. Genau. Was hast du darauf gesagt? Der ist Norddeutscher. Michael Brühlmeier. Die sind ein bisschen trockener. Mein Therapeut. Da wurde ich aber, das war hier in der Versammlung und das hat ziemlich befremdend, als ich das sagte, ausgelöst, weil das konnten die sich nicht so vorstellen. Aber da ich viele Mal in Hamburg war und so ein bisschen den norddeutschen Charakter kenne, meine zu kennen, war mir das nicht ganz fremd sozusagen, wie du warst. Auch diese Sprache, so, das wirkte auf gar keinen Fall depressiv. auf mich. Und ich weiß, dass ich dich am Anfang, als ich dich übernommen habe... Heike, meine Physiotherapeutin. ...dass du zwar frei sitzen konntest, aber ganz viel Blickkontakt vermieden hast. Im Ausdruck von dir war das nie wahrnehmbar, dass du es irgendwie wahrnimmst, was wir hier machen oder in welche Beziehung wir versuchen, mit dir zu gehen. Das war am Anfang für mich auf jeden Fall auch so, dass ich versucht habe, dich zu erreichen auf einer emotionalen Ebene, also auf einer Beziehungsebene, und das nicht möglich war. Mein Ergotherapeut Martin. Also mir fällt da gerade ein Beispiel ein bei dir. Diese Ergotherapie, dir zu sagen, dass dein Pullover immer schief hängt. Also damals, wo du hier in der Therapie warst. Oder dass nur die eine Seite nur rasiert war. Dir immer wieder das zu spiegeln, wo das, was du selber für dich schon gemacht hast, das war noch nicht ganz so perfekt am Anfang. Nach einigen Wochen hat sich das gelöst. Und dann, wo dein erstes Lächeln mal kam irgendwann, waren wir alle ganz glücklich, das weiß ich noch. Wenn du die Emotionen nicht hast, dann kannst du auch nichts lernen in dem Moment. Ja? In dem Moment, wo du wie diese Wand bist, in dem Moment kannst du nichts lernen. Eines Tages bietet Michael Brühmeier meinem Zimmergenossen Schmerztherapie durch Hypnose an. Ich laufe ihm hinterher und frage ihn, ob er unter Hypnose nicht meinem Gehirn suggerieren könne, dass dessen unbeschädigte Teile doch bitte schon Funktionen der Beschädigten übernehmen. Katrin und ich lassen uns scheiden. Die Kinder leben bei ihr. Wenige Kilometer von Murnau entfernt mieten Anja und ich unsere erste gemeinsame Wohnung. Mit Botulinumtoxin, besser bekannt als Botox, lassen sich nicht nur faltenverursachende Gesichtsmuskeln lahmlegen. Ich bekomme das Gift alle paar Monate in Arm und Fuß gespritzt, unter der akustischen Kontrolle eines EMG, gegen die Spastiken. Damit ich ohne krallende Zehen oder nach innen gedrehtem Fuß laufe. Damit ich den linken Arm mal hängen lassen kann. Das ist der Tibialis posterior, genau. Das ist für die Einwärtsdrehung des Fußes. Vor einiger Zeit erzählte mir eine Therapeutin, andere Patienten würden sich den gelähmten Arm abnehmen lassen, weil der ja ohnehin nur störe. Ich habe immerhin ein paar Sekunden darüber nachgedacht. Meine Oberflächensensibilität im linken Arm ist wieder ganz in Ordnung. Ich kann ohne Probleme heiß und kalt, spitz und stumpf, rau und weich unterscheiden. Aber bis heute kann ich Anjas Haut nicht richtig spüren. Und obwohl es schon viel besser ist, weiß ich immer noch nicht ganz sicher, wo sich mein linker Arm gerade befindet. 9 Monate bin ich im Murnauer Krankenhaus. In unserer gemeinsamen Wohnung bleiben wir ein ganzes Jahr. Dann bewirbt sich Anja um ein Stipendium in Hamburg. Sie wird genommen und arbeitet seit November 2008 als Klimaforscherin an der Universität. Ich habe meine neue Arbeitsstelle als Patient am Reha-Zentrum am Berliner Tor angetreten. Bald kann ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin fahren. Ich strenge mich an, aber ich kämpfe nicht. Oh doch, Sie haben ganz viel gekämpft. Schwester Schimanski. Was Sie nicht wollen, wollen Sie den ganzen Tag nicht und abends mit Beleuchtung noch weniger. Ob Kochgruppe oder irgendeine andere Gruppentätigkeit, die Sie hier gemacht haben. Haben Sie das schon so durchhaben wollen, wie Sie es eigentlich gerne hätten? Sie waren in dieser ganzen Zeit nie eigentlich therapiemüde? Das waren Sie nicht. Sie haben immer Ihre Therapien gemacht. Ich glaube, Sie waren in dem ganzen Jahr nicht einmal krank, dass Sie gesagt haben, ich habe keine Lust mehr. Und wenn man bedenkt, was für Ausfälle Sie haben und was Sie erreicht haben, Sie haben von alleine wieder angefangen zu arbeiten. Sie haben eine Normalität wieder aufgenommen. Das hat schon was mit Kämpfen, wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Sie haben ja nie darüber geschimpft, also jedenfalls bei mir nicht, darüber geschimpft, dass der Arm nicht so funktioniert. Sondern sie haben einfach ohne den Arm weitergemacht. Und das hat schon was manchmal mit Akzeptanz zu tun. Als sie gekommen sind, haben sie mir gleich zu Anfang, das Erste, was sie mir gesagt haben, ist eigentlich, ich bin Vegetarier. Und ich wollte ihnen ein Eisbein mit Sauerkraut anbieten. Und sie haben gesagt, auf keinen Fall. Das war für sie selbstverständlich, dass das überhaupt, dann essen sie gar nicht. Und auch mit keiner Begründung dabei. Hätten sie auch nicht, ne? Hätten sie eher gehungert, ne? Ja. Im Reha-Zentrum lerne ich, dass ich ohne Schwimmflügel oder sonstige Hilfsmittel im Wasser sein kann. Wie früher. Dadurch, dass sie so ein bisschen die Symmetrie halten können und in einer Ebene bleiben können, hat man das mit dem Schwimmen auch ganz gut funktioniert. Das heißt, sie können ja in der Bauchlage geradeaus schwimmen. Ja, mit dem Brustbeinschlag und dem Kraulbeinschlag, das klappt ganz gut. Wie kann das eigentlich sein, wenn ich halbseitig gelähmt bin? Tja. würde man ja denken, dass ich eigentlich gar nicht schwimmen kann, vor allen Dingen nicht geradeaus. Genau, man würde denken, sie würden im Kreis schwimmen, ne? Würde man so vermuten. Woran das liegt, weiß ich auch nicht, aber es ist ja total super. Ja, das heißt, sie können auf jeden Fall mit einer Seite so viel Kraft aufbringen, dass sie dagegen steuern können. Also warum das bei ihnen so gut klappt, weiß ich auch nicht. Sie sind ja nun aber von vornherein auch immer ein Schwimmer schon gewesen. Ja, auf jeden Fall ist das Wasser ja ein Element, in dem sie sich gut zurechtfinden. Das trägt da sicherlich auch mit zu bei. Ich fühle mich wohl im Wasser und beim Treppensteigen. Immer wenn ich gerade eine Pause im Reha-Zentrum habe, gehe ich ins Treppenhaus und komme grinsend wieder zurück. Beim Schreiben stelle ich mir den O-Ton meiner Ärztin vor. Herr Dücker, Sie grinsen ja so. Waren Sie wieder Treppensteigen? Ich selber muss beim Treppengehen natürlich nicht mehr grinsen, aber ich finde es natürlich total schön, dass wir das zusammen so gut erarbeiten konnten und dass wir das auch jetzt noch erreicht haben in der Zeit. Das freut mich natürlich genauso. Anja und ich leben in einer winzigen Wohnung auf halber Treppe, Hochparterre. In Hamburg-Altona. Die Bushaltestelle ist um die Ecke. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber komm trotzdem. Den Bäcker erreiche ich zu Fuß, sogar ohne Stock. An den meisten Wochenenden haben wir etwas vor. Freunde kommen zu uns oder wir gehen zu ihnen. Ganz normal. Frag mich nicht, was du tun kannst, Holger. An diesem Samstagabend sind Holger und Sandra da. Es gibt Miso-Suppe und selbstgemachtes Eis. Das ist mehr als ein Therapieziel. Wahrscheinlich wird es jetzt auch gar nichts geben. Hier ist zu warm. Das ist auch noch, mir wird's zu warm. Bin ich gierig? Mir geht's doch gut. Manchmal kann ich meinen linken Arm an die Nase führen. Und bei Aufmerksamkeitstests erreiche ich 80%. Ich habe eine wunderbare Beziehung. Eine Unfallrente, kann dieses Radio-Feature machen. Und trotzdem will ich mehr. Ich will die letzten Hirnschäden überwinden. Ich will Anjas Haut spüren. Und ich will mit ihr in die Antarktis fahren. Eines Tages. Schön, dass ihr da seid. Anstößt, dann nehme ich zum Anstößen einen winzigen Schluck. Das halbe Hirn. Oder eigentlich müsste ich tot sein. Feature von Jens Dücker. Es sprach der Autor. Musik Jens Uwe Popp. Ton und Technik Ole Halver und Dietmar Fuchs. Was auch mit Plattentechnik zu tun hat. Nein, aber du bist doch der Konkurrentenkacker und möchtest alles richtig sagen. Und deshalb kannst du ja mal die Expertin befragen hier. Immerhin bin ich schon wieder so normal, dass selbst Anja und ich unsere Probleme haben. Unfassbar geil, super lecker. Vielen Dank, aber ich fürchte, es ist mir etwas zu fettig, aber auch die Linsen sind noch nicht richtig durch. Doch. Ich finde die auch sehr lecker. Sind schön al dente. Aber ich finde sie ein bisschen zu salzig. Redaktion und Regie Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2010. Nachdem das Manuskript zu dieser Sendung fertig war, haben Jens und Anja geheiratet. Zur Feier kamen die Mutter von Jens, sein Bruder Lars, seine Ex-Frau Katrin, seine Kinder Severina und Tore, Andreas und die anderen Freunde.